Good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. We're going to finish up this series. Wir beenden diese Serie. So, you have to look at Jesus, how he actually treated people. Du musst auf Jesus schauen, wie er tatsächlich die Menschen behandelte. So if you're a woman, wenn du eine Frau bist, look how Jesus treated women, that's exactly how God sees you. Dann schau, wie Jesus die Frauen behandelte, denn das ist genau so, wie er dich behandelt. Jesus constantly defied the Jewish culture because of how he treated people. Jesus widersetzte sich dauernd der jüdischen Kultur, weil er die Menschen so behandelte, wie er sie behandelte. And he treated people the way the Father saw him. Er behandelte die Menschen so, wie der Vater sie sah. So look at this, for instance. Zum Beispiel schau. The way Jesus treated women was so wrong in his culture. Die Art, wie Jesus die Frauen behandelte, war so falsch in ihrer Kultur. He allowed a prostitute to be close to him and wash his feet. Er erlaubte einer Prostituierten nahe bei ihm zu sein und seine Füße zu waschen. With her hair and with her tears and dry them with her hair. Mit ihren Tränen und sie mit ihren Haaren zu trocknen. In the Jewish culture, a Jew would never be seen in public with a woman. In der jüdischen Kultur würde ein Jude sich nie öffentlich mit einer Frau sehen lassen. In John 4, in Johannes 4, we see something so beautiful. Siehst du etwas so Schönes? That Jesus is walking through Samaria, which was enemy territory. Dass Jesus durch Samarien ging, was feindliches Gebiet war. And while the disciples went into the town to get food. Und während die Jünger in der Stadt essen besorgten, Jesus sat down at the well. Setzte sich Jesus bei der Quelle nieder. And he had the most incredible and personal conversation with a woman. Er hatte die unglaublichste und persönlichste Unterhaltung mit einer Frau. Look how Jesus treated women. He treated them with big love and honor. So God sees women honorable. Schau, wie Jesus die Frauen behandelte. Er behandelte sie mit großer Ehre. Gott sieht die Frauen als ehrenhaft an. So look how much Jesus loved the children. Schau, wie sehr Jesus die Kinder liebte. The disciples rebuked the mothers for bringing their children. Die Jünger tadelten die Mütter, wenn sie die Kinder brachten. What did Jesus do? Was tat Jesus? He said, no, let them come to me, theirs is the kingdom. Er sagte, nein, lasst sie zu mir kommen, denn ihnen gehört das Königreich. So, Jesus saw the children as very valuable, so does God. Also, Jesus sah die Kinder als sehr wertvoll an und so macht es Gott. You know, the eyes of Jesus are filled with the most amazing love. Weißt du, die Augen Jesus sind gefüllt mit der unglaublichsten Liebe. So Jesus sees you not just as a person. Jesus sieht dich nicht bloß als eine Person an. He sees you as the object of the love of God. Er sieht dich als Objekt von Gottes Liebe. And you must see yourself like this, people. Und Leute, ihr müsst euch so sehen. You know, if we could only learn to really give a focus of who we are in Christ. Wenn wir doch nur lernen könnten, unseren Fokus darauf zu legen, wer wir in Christus sind. How God sees us now. Wie Gott uns jetzt sieht. And give this all of our attention and our focus. Und dem unsere ganze Aufmerksamkeit und unseren ganzen Fokus geben. Stop all these religious lies in our hearts. Hör auf mit diesen religiösen Lügen in deinem Herzen. We would very quickly in experience and practice. Wir würden sehr schnell in der Erfahrung und in der Praxis turn into the most amazing Christians. Uns in die unglaublichsten Christen verwandeln. So you have to do this. That's just hard work that you have to put in the beginning. Tun, das ist einfach am Anfang sehr harte Arbeit. It's only hard because you put a focus on the wrong you so long. Es ist nur hart, weil wir so lange unseren Fokus auf das falsche Du gelegt haben. But trust me, it's exactly what Hebrews 4 says. Aber vertraue mir, es ist genau das, was Hebräer 4 sagt. We have to force ourselves to enter into his rest. Wir müssen uns zwingen, in die Ruhe Gottes zu kommen. So it's only hard until you've convinced your heart. Once your heart is convinced, you've come to perfect peace. Es ist nur hart, bis dein Herz überzeugt ist. Wenn einmal dein Herz überzeugt ist, bist du im perfekten Frieden angelangt. Oh, how I long for Christians to really understand and live in this victory of the finished work of the cross. Oh, wie sehr sehne ich mich danach, dass Christen dies wirklich verstehen und den Sieg des vollbrachten Werks am Kreuz leben. So that the world can see that Jesus is alive. Damit die Welt sehen kann, dass Jesus lebt. Can you imagine if we all begin to see ourselves not how we would like to see ourselves or how others see ourselves? Kannst du dir vorstellen, wenn wir alle anfangen, uns zu sehen, nicht so, wie wir uns sehen möchten oder andere uns sehen. Can you imagine when other things say certain things to us, how they see us? Other people say to us how they see us? Kannst du dir vorstellen, dass wenn andere uns sagen, wie sie uns sehen? And we simply do what Saul did. We just act like we don't hear it. Und wir dann einfach tun, was Saul tat. Wir tun einfach, als ob wir es nicht hören. You know what's gonna happen? Weißt du, was passieren wird? What would happen is that our lives would be so radically transformed. Was passieren wird, ist, dass unsere Leben so radikal transformiert werden. Because we have learned to take and put attention on how God sees it. Weil wir gelernt haben, unsere Aufmerksamkeit darauf zu legen, wie Gott uns sieht. You know, this is a big, big, big key that will transform your life. Weißt du, das ist ein großer, großer Schlüssel, der dein Leben verändern wird. So, here is my finishing statement. Hier zum Schluss meine Aussage. What you do you give attention and focus to? Welchem du gibst du deine Aufmerksamkeit und fokussierst dich? The you that others see? Dass du das andere sehen? Or the you that you yourself see and have convinced yourself for decades that that's the real you? Dass du selber siehst und dich während Jahrzehnten überzeugt hast, dass dies dein wahres Du ist? Or the you that God sees? Oder dass du, das Gott sieht? Which is the only true you? Welches das einzige wahre Du ist? A new creation. Eine neue Schöpfung. Blessed. Gesegnet. Loved. Geliebt. Accepted. Angenommen. More than a victory. Mehr als ein Sieg. That's the true you. Focus on it. Das ist das wahre Du. Fokussiere dich darauf. Thank you guys. Tomorrow we start a new series. Danke Leute. Morgen starten wir eine neue Serie. We love serving you. Wir lieben es, euch zu dienen. Bye bye. Tschüss, tschüss.